Vergiss nicht zu danken dem ewigen Herrn, er hat dir viel Gutes getan. Bedenke, in Jesus vergibt er dir gern, du darfst ihm so wie du bist nahm. Barmherzig, geduldig und gnädig ist er, viel mehr als sein Vater es kann. Er warf unsere Sünden ins äußerste Meer, kommt, betet den Ewigen an. Du kannst ihm vertrauen in dunkelster Nacht, wenn alles verloren erscheint. Er liebt dich, auch wenn du ihm Kummer gemacht, ist näher als die du gemeint. Barmherzig, geduldig und gnädig ist er, viel mehr als sein Vater es kann. Er warf unsere Sünden ins äußerste Meer, kommt, betet den Ewigen an. Im Danken kommt Neues ins Leben hinein, ein Wünschen, das nie du gekannt, dass jeder wie du Gottes Kind möchte sein, vom Vater zum Erben ernannt. Barmherzig, geduldig und gnädig ist er, viel mehr als sein Vater es kam. Er warf unsere Sünden ins äußerste Meer, kommt, betet den Ewigen an. In Jesus gehörst du zur ewigen Welt, zum Glaubensgehorsam befreit. Er hat dich in seine Gemeinde gestellt und macht dich zum Dienen bereit. Barmherzig, geduldig und gnädig ist er, viel mehr als sein Vater es kann. Er warf unsere Sünden ins äußerste Meer, kommt, betet den Ewigen.